Spiel. Es wird bis länger diskutiert. Ein Verbot für die deutsche Fahne wird ab jetzt nicht toleriert. Denn ich hab meinen deutschen Stolz. Ja, den nehm ich mit bis ins Grab. Ich bleibe treu meinem deutschen Reich. Und der Himmel dafür mein Arm. Ja, wir sind Deutsche. Und wir sind frei. Ja, wir sind Deutsche. Und wir sind weiß. Ja, wir sind Deutsche. Und wir sind frei. Ja, wir sind Deutsche. Die Welt. Vor über 70 Jahren, da ging's uns gut. Deutsche Ehrlichkeit an jedem deutschen Ort. Keine Machenschaften, keine linken Antifanten. Keinen, der was sagte, alle die gleich standen. Ja, wir sind Deutsche und wir sind frei. Ja, wir sind Deutsche und wir sind weiß. Ja, wir sind Deutsche und wir sind frei. Ja, wir sind Deutsche.